Ich bin der Babysitter von der ganzen Stadt und weiß, dass eins der Baby schon ein Hobby hat. Er singt so gern im Babysitter Boogie Woogie Song und der geht. Man hört, dass hier die Babys musikalisch sind und viel mehr von Musik verstehen als sonst ein Kind. Und jedes Mal, wenn ich dem Kind die Binden bin, dann macht es. Und wenn es von den Babys keines mir gehört, ich lieb das Girl, das täglich sich spazieren fährt. Denn beide sind so mollig, rund und wohlgenährt und singen. Mein Girl hat keinen Tag für mich alleine Zeit. Zum Küssen fehlt uns meistens die Gelegenheit, weil immer dann das Baby in der Wiege schreit und das geht. Man hört, dass hier die Babys musikalisch sind und viel mehr von Musik verstehen als sonst ein Kind. Und jedes Mal, wenn ich dem Kind die Binde bin, dann macht es. Und wenn auch von den Babys keines mir gehört, ich lieb das Girl, das täglich sich spazieren wird. Denn beide sind so mollig, rund und wohlgenährt und singen. Doch wenn mal so ein Baby dir und mir gehört, werd ich es sein, der täglich es spazieren fährt. Dann sing ich mit dem Babylein im Babysitter-Song und der geht.